Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute mal wieder jemand, der ja Musik seit seiner Kindheit macht. Damals noch mit dem Kassettenrekorder, heute an den Decks fürs große Publikum. Freddy Cruz, eine Stunde lang in the Mix bei uns. Wir starten rein mit Afrojack, Martin Garrix und David Guetta. Das verspricht schon mal Erfolg. Der Song heißt Our Time. Power-Kombi aus DJs und Producern mit einer Festivalhymne für den Sommer. Und direkt danach gibt's schon wieder David Guetta für euch, aber diesmal in der Kombination mit Hypertone und Bonnie Tyler. Together. Ja, richtig fleißig der Guetta im Moment. Und das Sample kennen wir natürlich auch von Bonnie Tyler. Das gibt's gleich für euch. Und DJ Snake haben wir im Clubding. Am Mikrofon der Florian. Servus. Sonntag ab 22 Uhr. Ding. Club Ding. Me lo sostenga, hey. Coja, vaya, venga, si quiere pues tenga, una encima del otro a lo yenga, hoy está con una leyenda, tírate un paso, despacio, ey, que le echaste a ese vaso, que estás bailando de una manera, que si así cocinara, jurao me caso, como los 90, ta, ta, ta, ta, ta, pa' que prenda, ta, ta, ta, ta, como los 90, ta, ta, ta, ta, ta, pa' que prenda, prenda, prenda, como los 90, ta, ta, ta, pa' que aprenda, ta, ta, ta, ta, como los 90, ta, ta, ta, ta, ta, pa' que aprenda, prenda, prenda. Si tú eres friki, pósame, toma mi brazo. Tranquila, aquí tú eres la ley, yo te hago caso. Traje un perreo así porque estaba en escaso. Y ese culazo, baila los 14 cañonazos. Como los 90. Pa' que prenda, como los 90, pa' que prenda, prenda, prenda, como los 90, pa' que prenda, como los 90, pa' que prenda, prenda, prenda. Ihr hört DJ Snake und Jay Baldwin mit Noventa. Nein, ist nicht Bad Bunny. 100% Sommer im Clubding heute für euch. Wir starten rein jetzt mit Not Without Friends, Without You. Ganz entspannte Hausnummer im Clubding für euch mit Good Vibes auf der Playlist. Direkt danach Morgan Nagoya und Lonely, ein kleiner Clubbanger zum Abdancen, bevor dann gleich Mathilde auf euch zukommt. Mathilde ist jetzt nicht irgendein Hoch oder irgendein Tief, was Regen oder Sonne bringt, sondern es ist Mathilde Nordberg. Mehr dazu gleich im Clubding. We'll be right back.

Track. Ich habe sie schon groß angekündigt gerade eben. Mathilde ist das. Aus Dänemark. Mathilde Nordberg. Mit Everywhere You Are. Ist so ein Hidden Gem aus Dänemark. Gerade mal 4000 Follower auf Insta. Also das heißt tatsächlich, wenn ihr irgendwas kommentiert, irgendwas lobt oder kritisiert, es wird wahrscheinlich bemerkt werden und versinkt nicht unter den 100.000 Kommentaren. Aber ich bin mir ganz sicher, von Mathilde Nordberg werden wir noch sehr viel hören. Und den Song, den ihr gerade eben gehört habt, wenn der euch gefällt, dann seid ihr vielleicht auch meiner Meinung. Ich habe jetzt für euch Harry Hayes, This Place Is Ours, im Clubding für euch auflegen. Ebenfalls up and coming. Ist auch noch eher klein, aber der Sound schon absolut unique und iconic. Direkt danach gibt's Peril für euch mit Eisbär. Starker Pick für diesen Song, ursprünglich von der Schweizer Band Grauzone 1980. Und das einfach mal mit ein bisschen Wumms unterlegt. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix, jeden Sonntag für euch. Ding. Club Ding. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix jeden Sonntag für euch. Ihr hört Sigala und Jaxami mit Ilan Kidron und Riptide. Und ja, es ist das Riptide, das wir alle im Ohr haben. Von Vance Joy. Schön mal neu gemacht, ne? Wir sind jeden Sonntagabend ab 22 Uhr für euch da und spielen euch jetzt Telecast und Oaks mit Superpower. Irgendwie so einen epischen Song. Und direkt danach Dimitri Vegas und ja, mal wieder David Guetta. Der ist im Moment überall irgendwo drin. Und Loreen mit Pam Pam. Ich sag doch, er ist fleißig, der Mann. Und diesen Drum and Bass Einfluss im Beat, der macht diesen Song dann auch wirklich so, dass wir sagen, ja, wir dürfen auch einen Künstler wirklich mehrfach in der Show spielen. Wegen dem Drum and Bass Beat. Das ist die Ausrede. Und direkt danach, Let Me Show You für euch. Stand broken. 22 Uhr. We'll be right back. Unser Ding. Club-Ding. Ihr habt gerade ein paar Nummern am Stück gehört. Let Me Show You, ein Extended Mix. Und das da war Mike Candies mit Wild Ones. Hinten raus nochmal ein bisschen Zunder gegeben. Jetzt haben wir einen Mann mit der Liebe zur Musik seit der Kindheit. Freddy Cruz bastelt seit kleiner Zwerg mit dem Kassettenrekorder irgendwelche Beats. Tourt dann irgendwo so hinter den Decks, erst in Saarbrücken und dann in Südwestdeutschland rum. Aufgewachsen ist er in Stuttgart, fand dann so im Saarland seine musikalische Heimat. Die Desire Show veröffentlicht regelmäßig abwechslungsreiche DJ-Sets. So von Deep bis Piano House, YouTube und Soundcloud ist er da relativ viel unterwegs. Also es lohnt sich auf diesen Plattformen immer mal wieder vorbeizuschauen, weil da gibt es tatsächlich ein paar fresche Inputs. Und sein Ziel ist so ein bisschen den House-Sektor zu stärken. Das ist so sein Ding. Eine Stunde lang in the Mix. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, welches Genre jetzt gleich auf euch zukommt. Unser Ding. Club Ding. DJ Mix. Nothing moving, another battle that I'm losing. So far apart, don't know what we're proving. You take on fear just like you are gravity. Moving my whole world back around. Back around. You lift me up like it is all I need. I won't ever touch the ground. Touch the ground, touch the ground. We won't ever touch the ground. Touch the ground. We won't ever touch the ground. Touch the ground, touch the ground. We won't ever touch the ground. Touch the ground, touch the ground. We won't ever touch the ground.

it's hard to explain, 'cause you never put your hands on me, but I feel our chemistry. So I'll give you a try, and if you do me right, then boy, you know. Help! made mistakes, but you forgave them all. Learned my lesson and now I won't let it go. Is it all just in my head?